Ein paar Monate lang war Ruhe gewesen. Die Wirtschaftskrise, schwindende Kaufkraft und andere Sachthemen hatten den Streit um die Machtverteilung zwischen dem belgischen Staat und den immer mächtigeren Regionen zuletzt in den Hintergrund gedrängt. Viele Bürger atmeten auf. 1,5 Jahre Auseinandersetzungen der flämischen Politik mit den frankophonen Politikern Belgiens hatten das Land an den Rand des Chaos, aber Flandern keine neuen Zuständigkeiten gebracht. Doch ganz waren die Rufe nach einer Staatsreform im Norden nie verstummt. Und schon am Wahlabend war die Machtverlagerung zugunsten der Regionen wieder Thema Nummer 1 in der flämischen Politik. Eine radikale flämische Mehrheit. Diese Wahl hat zu einer radikalen flämischen Mehrheit in Flandern geführt und die will Resultate sehen. Die ist nicht mehr bereit, sich in den Staub zu werfen vor den Befehlen aus der Wallonie. Vor den Ukases vanuit Wallonie. Zwar musste Philippe de Winters eigene Partei, der Vlaams Belang, deutliche Verluste bei den Regionalwahlen einstecken. Doch das wurde mehr als ausgeglichen durch die Gewinne von 2 anderen flämisch gesinnten Parteien, der Lijst de Dekker, des früheren belgischen Juden-Nationaltrainers, und der neuen flämischen Allianz NWA, die mit ihren Maximalforderungen für flämische Autonomie entscheidend zur 1,5-jährigen Regierungskrise beigetragen hatte. Geht es nach dem Willen dieser Parteien, dann soll der belgische Staat den 3 Regionen und damit auch Flandern mindestens die Befugnisse in der Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik übertragen. Bart de Wever, der in Flandern populäre NWA-Vorsitzende, nach der Wahl. Wie oft müssen wir flämischen Politiker uns noch mit Problemen der Integration und Einwanderung beschäftigen, Justiz und Finanzen, all das durcheinander, für das man auf der Ebene der belgischen Regierung keine Lösung findet. Die fehlenden Kompetenzen für Flandern, das ist die Sackgasse. De Wevers NWA könnte mit dem Wahlgewinner in Flandern, den Christdemokraten der CD&W und den flämischen Sozialdemokraten, eine Koalition bilden. CD&W haben mit der NWA bereits zusammengearbeitet, auch programmatisch gibt es viele Überschneidungen. Doch Chris Peters, der bisherige und künftige Ministerpräsident Flanderns, weiß aus den letzten Jahren genau, wie schwierig es ist, flämische Maximalforderungen durchzusetzen. Zwar verlangt auch Peters Partei mehr Kompetenzen für Flandern, aber ohne Kompromiss mit den Frankophonen gibt es keinerlei Bewegung. Ein starkes und warmes Flandern, versprach der flämische Ministerpräsident nach der Wahl und war ansonsten deutlich zurückhaltender. Wir sind klar dafür, dass wir von Flandern aus alle unsere Zuständigkeiten nutzen. Das haben wir getan und tun es auch weiterhin. Gegen die Wirtschaftskrise kämpfen, die Wartezeiten auf Betreuungsplätze verkürzen, einen Kinderzuschlag einführen. Wir werden darüber hinaus auch Lösungen finden müssen für die Staatsfinanzen und die Staatsreform. Aber ich will nicht vorgreifen. Alles muss Schritt für Schritt gehen. Schließlich wird die belgische Regierung von Peters christdemokratischen Parteifreund Herman van Rompuy geleitet. Und es ist kein Geheimnis, dass der Bestand dieser wackeligen Formation mit Ministern aus unterschiedlichen politischen Lagern von beiden Seiten der Sprachgrenze akut gefährdet ist, wenn die flämische Regierung nun eine Neuauflage der gescheiterten Gespräche zur Staatsreform fordert. Doch genau das sagt der Politologe Karl De Vos voraus. Wenn NWA in die flämische Regierung geht, werden sie die Koalitionspartner, die auch in der belgischen Regierung beteiligt sind, unter Druck setzen, um schnell zu einer Staatsreform zu kommen. Dann wird es aber wieder richtig kompliziert. Im frankophonen Süden formieren sich die politischen Kräfte nach der Regionalwahl noch. Hier ergibt sich ein ganz anderes Bild als im flämischen Norden. Die Sozialisten sind trotz einer Reihe von Skandalen immer noch die stärkste Kraft vor den Liberalen. Die Grünen haben mächtig zugelegt und die bürgerliche Mitte auf den 4. Platz verwiesen. Ein schwieriges Koalitionspuzzle, vor allem wegen der tiefen Abneigung zwischen frankophonen Liberalen und Sozialisten. Die neuen Rufe nach einer Staatsreform sind im Süden Belgiens bisher verhallt. Aber wenn es ernst wird, dann werden sich die frankophonen Reihen wohl schließen, wie bisher über alle Parteigrenzen hinweg. Finanzminister Didier Reinders von den Liberalen. In der Diskussion mit den Flammen reicht eine Regierungsmehrheit nicht, das haben die letzten Jahre gezeigt. Dann müssen alle 4 demokratischen Parteien dieselbe Position vertreten, um die fundamentalen Interessen der frankophonen Belgier zu verteidigen. Da wirkt es wie das Pfeifen im Wald, wenn Ex-Premier Yves Le Terme alle Beteiligten nun dazu auffordert, die festgefahrenen Positionen zu verlassen. Le Terme, ein christdemokratischer Flamme, hatte als belgischer Ministerpräsident 1,5 Jahre lang mit der Brechstange versucht, eine Staatsreform nach flämischen Vorstellungen durchzusetzen. Le Terme trat mehrfach und am Ende endgültig zurück. Belgien durchlebte in dieser Zeit seine längste Staatskrise. Es dürfte nicht die letzte gewesen sein.